für mich war klar, dass ich den Film auch ein bisschen dem Publikum zuschneiden muss und dann nicht irgendwie, weiß nicht, jetzt 5 Minuten draufhalten kann mit einer Einstellung und keine Musik reingeben kann. Das ist auch ein Musikfilm, ja. Und insofern war das eigentlich natürlich, der Film hat für mich nur so funktioniert. Und eben abgesehen davon, dass du Nassar schon länger kanntest, also wie hast du Vertrauen gefunden zu den anderen jugendlichen Protagonisten? Also wie hat mehr oder weniger diese Zusammenstellung funktioniert und was war das von Seiten des Regisseurs sozusagen für einen Aufwand, für eine Anstrengung, so Zugang zu finden in eine Community, so dass dir es richtig erscheint? Es war eigentlich nicht schwierig. Man hat sich gesehen, es gibt im Film 2 Gruppen von Jugendlichen. Eine von diesen Gruppen ist jetzt hier, die andere nicht. Das hat auch seinen Grund. Nämlich? Aber es ist so, nur prinzipiell, diese Jungs, die sind da. Man muss nicht sie Wochen, Monate lang überreden. Ja? Die wollen zeigen, dass sie da sind. Ja? Man muss ihnen zuhören. Man muss ihnen eine Plattform geben. Und das war das Ziel von vielen. Und insofern war das überhaupt nicht schwer. Ich meine, man stellt sich hin und geht ein bisschen auf die Straße und sucht diese Jugendlichen und sie kommen auf dich zu. Und sie sagen, wir wollen dabei sein, wir wollen was machen und schau her, wir rappen, schau her, wir können breaken, schau her, wir können über die Dächer hüpfen und was weiß ich was. Ja? Also das ist alles da und es ist halt einfach auch, es hängt auch sehr davon ab und das ist, deswegen sage ich jetzt einmal, ich will jetzt überhaupt nicht anfangen, irgendwie zu sagen, das ist deswegen so und das versuchen zu erklären. Nur ich weiß, dass diese Jungs, die hier sind, auch von ihren Eltern in ihren Plänen auch unterstützt werden. Also da ist schon auch viel Verständnis von den Eltern da dafür und von der Familie, dass sie zum Beispiel sowas wie Hip-Hop machen, ja? Womit sich zum Beispiel eine 52-jährige türkische Mutter, die vielleicht überhaupt keinen Bezug dazu hat, nicht identifizieren kann. Ja? Wieso der jetzt in jedem zweiten Wort vielleicht irgendwie Hurensohn sagt oder so oder schimpft, die haben keinen Bezug dazu. Aber es gibt schon dann auch Familien, die ihre Burschen unterstützen. Und es gibt aber Familien, die das nicht verstehen und die das auch nie verstehen werden und vielleicht auch einfach nicht dafür geschaffen sind, ihre Kinder, also das zu akzeptieren, wie ihre Kinder sind. Ich habe es verstanden. Ich habe eine letzte Frage noch. Ja, bitte. Anasar, was erhoffst du dir vom Film? Was erhoffst du dir vom Film, war die Frage. Also okay, also ich muss auch eins noch loswerden. Es war für mich wirklich sehr, sehr schwer, so eine Art von Film zu machen, weil man eben nicht vergessen darf, mit der Musik, die ich halt mache, hast du ein gewisses Klischee. Du baust um dich eine Figur auf, wo halt eben Realität drin steht und halt auch eben Fiktion. Und du präsentierst eigentlich den Leuten nur das, was du präsentieren möchtest. Ja? Ob es jetzt negativ oder positiv ist. Das heißt, du hast ein fertig gemaltes Bild, was du Leuten damit gibst. In dem Film war es aber so, dass es eben mein Leben gezeigt hat, wie gesagt, was passiert ist. Man sieht mich zum Beispiel auch ohne Haargel, was glaube ich noch niemand davor gemacht hat. Also das wird glaube ich schon eine große Schlagzeile in der Hip-Hop-Szene sein. Und ja, ich erhoffe mir damit einfach, dass ich, wie er schon angesprochen hat, dass dadurch natürlich eine andere Gruppe auch von Leuten, die normalerweise nie einen Dokumentarfilm sich anschauen würde, wo man halt eben dann 90 Minuten therapiert wird und da jetzt keine Schüsse passieren und sowas, dass die vielleicht, wenn man Glück hat, dann auch anders über diverse Dinge denken, wenn sie das halt von mir vorgezeigt bekommen. Dankeschön, danke fürs Kommen. Ja, danke.